Herzlich willkommen zu Campus Radio Kiel und der Albrecht interviewen Menschen für die Kommunalwahl. Jetzt mit Björn Torre von den Linken. Hallo. Hallo. So, lass mal hier gleich reinstarten. Du kommst direkt nach Tore Pingpong von der SPD hier rein. Deswegen sind wir noch sehr im SPD-Flow und ich habe mir mal kurz auf der Suche nach einem Wahlprogramm bei euch so 10 Punkte gefunden auf der Website. Und ich würde tatsächlich gleich mal mit dem ersten anfangen. Die Mieten müssen runter. Wie? Na, es gibt ganz viele Sachen, die die Stadt machen kann und die sie in der Vergangenheit nicht gemacht hat. Also zum Beispiel alle Baupläne bearbeiten und da reinschreiben, dass mindestens 50% geförderter Wohnraum im Neubau vorhanden sein muss. Die Stadt kann Vorkaufsrechte nutzen, wenn private Wohnungen verkaufen. Da hat die Stadt in einigen Fällen ein Vorkaufsrecht. Das muss sie konsequenter ausüben. Und was wir überhaupt nicht mehr brauchen, sind noch mehr Hotels in Kiel, die unnötig Fläche wegnehmen. Und wir brauchen natürlich auch mehr Studierendenwohnheime, und zwar nicht private, wo die oft so für 400 Euro für 20 Quadratmeter kosten, sondern welche vom Studentenwerk, die dann auch dem Land gehören und wo Studierende günstig wohnen können, bezahlbar wohnen können, weil Kiel eine der schlechtesten Quoten bei Studierendenwohnheimen hat bundesweit. Und da wollen wir ran, das wollen wir ändern. Jetzt hast du es ja gerade schon bei Studierendenwohnheimen zum Beispiel angesprochen. Das ist ja aber eher eine Sache, die dem Land obliegt, oder? Das stimmt, aber das Land hat ja auch Probleme, Flächen in Kiel zu finden. Und ich denke, da kann die Stadt noch mehr tun, um diese Flächen zum Beispiel durch Vorkaufsrechte zu kaufen und dann dem Studierendenwerk zur Verfügung zu stellen. Okay. Ja, und ansonsten privates Wohnen als, zur Miete ist ja ansonsten der Weg irgendwie, wenn man in Kiel als studierende Person wohnen möchte. Da hat die Stadt ja jetzt die eigene Wohnungsgesellschaft gegründet, die KiWoG. Ist das ein guter Schritt? Das ist ein super Schritt. Die KiWoG ist nur noch nicht groß genug. Also sie hat jetzt ein paar hundert Wohnungen und die Planungen der Stadt gehen davon aus, dass die KiWoG bis 2030 1000 Wohnungen haben wird, und das ist viel zu wenig. Wir wollen die KiWoG richtig groß machen, damit sie erstens allen Menschen in Kiel, die nicht so viel Geld haben, eine Wohnung bieten kann und zweitens dann auch Einfluss hat durch günstigere Mieten auf den gesamten Mietspiegel der Stadt, sodass auch die Mieten in Gesamt-Kiel nicht mehr so viel steigen. Wir wollen, dass die KiWoG bis 2030 10.000 Wohnungen hat. Soll sie die denn nur ankaufen oder auch bauen? Beides. Also es gibt ja zum Beispiel das Gelände in Heutenau-Ost. Da wird das MFG-5-Gelände. Genau, das MFG-5-Gelände. Da wird ein ganz neuer Stadtteil gebaut und wir sind der Meinung, dass das komplett die KiWoG machen müsste. Es gab auch die Möglichkeit, zum Beispiel das Gelände in Garden von der Stadt zu kaufen, wo die Post vorher war, die jetzt gerade abgerissen wird. Das ist leider nicht passiert, aber solche Möglichkeiten wollen wir in Zukunft nutzen und wie gesagt dann auch über Vorkaufsrechte. Das machen am liebsten bei Wohnungen von so Mietern wie Vonovia und LEG, weil die sich um ihre MieterInnen wirklich nicht kümmern und die Wohnungen teilweise wirklich verrotten lassen. Und da muss die Stadt ran, da muss die KiWoG ran und da Wohnungen großflächig aufkaufen und Angebote machen. Mhm. Passend zu den Mietpreisen, die dann auch gesenkt werden sollen, fordert ihr ja auch, dass Energiekosten durch die Stadt getragen werden sollten für alle, die sich das nicht leisten können. Kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer erläutern? Da hat die Stadt sogar auch schon einen ersten Schritt gemacht in der Ratsversammlung. Da ist ein erster Fonds beschlossen worden. Wir hatten ja in den letzten Jahren viele Krisen. Das fing an mit der Corona-Krise, die vielen ans Geld gegangen ist, weil sie in Kurzarbeit mussten, und geht jetzt weiter mit der hohen Inflation, vor allen Dingen auch bei Lebensmittelpreisen und bei Energie. Und wir wollen damit verhindern, dass Menschen zu Hause sitzen im Dunkeln ohne Strom. Und wir finden, da ist eine Stadt wie Kiel in der Verantwortung und muss einen Fonds auflegen, der Menschen, die ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen können, unterstützt, damit die nicht im Dunkeln sitzen. Mhm. Wo soll denn die Energie herkommen? Wir haben ja jetzt das Küstenkraftwerk, das ist ein Gaskraftwerk. Gas ist ja zurzeit eher schwierig. Jetzt war ja Herr Habeck letzte Woche da und hat sich mit Herrn Kämpfer dahingestellt und sagt, sie wollen das schnellstmöglich auf grünen Wasserstoff umrüsten. Ist das eine gute Idee? Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil auch wir wollen, dass Kiel bis 2035, also wir wollen, dass Kiel bis 2035 klimaneutral wird. Und da gehört eine Umrüstung des Gaskraftwerkes genauso dazu wie mehr Solarpaneele auf Dächern oder auch Geothermie, wenn sich das anbietet. Anderer Punkt zum Thema öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe gerade gesehen, du forderst, dass ein Tagesticket bei maximal 1 Euro sein sollte und dass die Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel generell so niedrig wie möglich gehalten werden sollen. Genau, also wir sind ja glücklicherweise gar nicht mehr so übermäßig weit davon weg. Das 49-Euro-Ticket, was jetzt deutschlandweit gilt, ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir denken auch, dass der Stadtverkehr in Kiel mit 2,40 Euro pro Fahrt viel zu teuer ist und dass man da auch nochmal ran muss bei Einzelfahrkarten für Leute, die nicht regelmäßig den Bus nutzen, aber den hin und wieder als Alternative nutzen wollen. Und da ist 1 Euro genug. Wenn ich mir hier eure Punkte mal so angucke, ihr fordert halt ne, günstigeren Nahverkehr, aber ich sehe immer nur Busse. Jetzt kommt ja eine Stadtbahn. Seid ihr da gar nicht so wirklich Fan von? Doch, total. das ist ja was, wo sich zum Glück fast alle Parteien einig sind. Und die wird in Kiel ja jetzt auch kommen. Und wo man bei der Planung drauf aufpassen muss, ist eher, dass der Raum, der jetzt neu verteilt wird, nicht auf Kosten von Fußverkehr oder Radverkehr geht, sondern dass dann auch Autos Platz abgeben, zum Beispiel Parkplätze abgeschafft werden. Und 2% weniger jährlich sehe ich hier 2% gerade. 2% weniger jährlich mindestens, weil wir eine Verkehrswende wollen. Und die geht nur, wenn Autos auch Räume abgeben. Die Erzählung von vielen anderen Parteien, dass man eine Verkehrswende machen kann und trotzdem dem Auto keinen Raum nehmen muss, das ist meiner Meinung nach eine Geschichte, die so nicht funktioniert. Und deshalb wollen wir dem Auto Raum nehmen auf der Straße. Wie sieht's mit den Radfahrprojekten in Kiel aus? Veloroute Ost ist ja jetzt so die nächste große Baustelle, nachdem der Westen ja ein paar welche bekommen hat. Genau, die Velorouten sind auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Veloroute Ost ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn man mal ganz weit, leider schätze ich mal eher in die Zukunft, guckt, müsste man natürlich eher so in Städte gucken wie Utrecht oder Kopenhagen, wo es eine ganz eigene Fahrradinfrastruktur gibt, wo es eigene Brücken für Fahrräder gibt, wenn es irgendwo eine Autobrücke gibt und so weiter. Das muss das Fernziel sein, dass das Fahrrad genauso viel Platz bekommt wie das Auto. Deswegen auch keine weiteren Grünflächen mehr versiegeln und auch keine Südspange, also A21-Anbindung. Also wir wollen die Autobahn spätestens an der Stadtgrenze stoppen, weil wir ansonsten vor dem Problem stehen, wenn wir die Autobahn verlängern bis zum Barkauer Kreuz, dass dort Nebenstrecken gebaut werden müssen. Und die werden dann Kleingärten vernichten. Also Nebenstrecken werden dann zwingend nötig, weil zum Beispiel Stadtbusse nicht über die Autobahn fahren dürfen. Und deshalb wollen wir die Autobahn auf jeden Fall an der Stadtgrenze stoppen, damit es diese Nebenstraßen nicht gibt, die den Grüngürtel zerstören würden, die noch mehr Kleingärten zerstören würden. Und selbstverständlich wollen wir auch keine Südspange oder einen Ostring 2, sondern gar keine zusätzlichen Straßenbauprojekte mehr. Alles klar. Ja, apropos Bauprojekte. Ihr wollt auch nicht, dass weitere, ihr nennt es Prestigeprojekte, gebaut werden, wie zum Beispiel der Ausbau des Holsteinstadions. Ich glaube, die SPD ist zum Beispiel dafür, dass da, glaube ich, mehr gemacht wird. Hm. Ihr seid dagegen. Warum? Also wir wollen das Holsteinstadion so sanieren, dass Holstein eine Lizenz bekommt. Dafür reichen aber die 15.000 Plätze, die das Holsteinstadion im Moment hat, komplett aus. Man muss da nur noch so ein bisschen sanieren, man muss mehr Plätze überdachen, man muss leider laut Vorlagen der DFL VIP-Logen bauen und man muss auch noch mehr für Barrierefreiheit tun und das ist auch alles in Ordnung, damit Holstein auch weiter im Holstein-Stadion spielen kann. Was wir aber wirklich fatal finden, wäre, wenn das Holstein-Stadion auf 25.000 Plätze ausgebaut wird. Erstens ist das viel zu teuer und zweitens glauben wir auch, dass der Zuspruch bei Heimspielen von Holstein Kiel auch das auch einfach nicht hergibt. Es ist ja auch für Fans blöd, wenn sie im halbleeren Stadion stehen und da kommt einfach keine gute Stimmung aus. Und deshalb wollen wir das Holstein-Stadion bei 15.000 Plätzen erhalten und nicht Plätze ausbauen. Aber ist das nicht gerade bei Fußballvereinen so ein Ding, dass man auf weitere Zukunft bauen muss? Also Holstein plant ja auch irgendwie zu wachsen. Die sind jetzt ja auch, naja, in den letzten 10 Jahren so ein bisschen mehr aus der Versenkung der dritten und vierten Liga emporgekommen wieder. Und versuchen ja jetzt irgendwie auch, sich bei was Sport angeht, so ein bisschen den Platz in Kiel zu erkämpfen. Gerade wenn man hier solche Sachen wie Handball und Football hat, die schon seit Jahren deutschlandweit sehr erfolgreich spielen. Ja, Fußball braucht man aber nochmal deutlich mehr Kohle, um so erfolgreich zu sein. Und wenn, dann soll diese Kohle nicht von der Stadt Kiel bezahlt werden. Und es ist ja auch einfach mal Fakt, also der Einzugsbereich von Holstein Kiel konkurriert ja mit den Fußballclubs in Hamburg. Ab nach Münster fahren viele Leute schon dahin und nicht unbedingt nach Kiel. Und dann vielleicht noch im Norden bis zur dänischen Grenze. Aber dieser Einzugsbereich ist halt einfach begrenzt. Und ich wünsche Holstein Kiel alles Gute, aber dass das jetzt ein Verein wird, wo regelmäßig 25.000 Leute zu den Fußballspielen gehen, das ist einfach nicht realistisch. Dann mal was ganz anderes. Wenn ich mir eure 10 Punkte hier anschaue, fällt mir eins auf, ihr wollt mehr Beteiligung durch BürgerInnen, dass sie sich zum Beispiel mehr versammeln sollen und dass es leichter für sie sein sollte, sich zu beteiligen. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Genau, also die Beteiligungsveranstaltungen der Stadt laufen ja im Moment so ab, dass zu einem bestimmten Thema eingeladen wird, man sich die Vorschläge der BürgerInnen anhört und dann guckt, was nehmen wir davon. Aber das sind natürlich keine verbindlichen Beteiligungsveranstaltungen und wir wollen das ändern. Wir wollen, dass zum Beispiel die Ortsbeiräte mehr zu sagen bekommen, die gibt es ja jetzt schon, aber die haben bis jetzt nur beratende Funktion und kein eigenes Budget. Dem wollen wir ein Budget geben, damit sie auch in ihren Stadtteilen Projekte anschieben können. Und wir wollen einmal im Jahr in jedem Stadtteil eine EinwohnerInnenversammlung machen. Also oder wir wollen die Stadt, dass die Stadt eine EinwohnerInnenversammlung einberuft, wo alle kommen können und wo dann auch verbindliche Beschlüsse getroffen werden können, die den Stadtteil betreffen. Also, dass die Menschen, die dort wohnen, dann konkret Vorschläge machen oder Forderungen dann einreichen, die dann direkt umgesetzt werden können. Genau. Mhm. Also, wir sind jetzt ja hier auch gerade in der Uni. Gibt es irgendwelche Themen, die halt gerade für Studierende bei euch relevant sind? Naja, also seit Jahren ist es ja so, dass wir unbedingt einen besseren ÖPNV brauchen. Also die Unibusse sind immer, ist ein bisschen besser geworden, muss ich zugeben, aber die Unibusse sind immer noch sehr voll und da muss ausgebaut werden. Spätestens mit der Tram wird es ja dann hoffentlich auch besser. Ich habe ja schon Studierendenwohnheime erwähnt und wir brauchen auch einen Ausbau des kulturellen Angebots in Kiel, sage ich mal, vor allen Dingen unkommerzielle Orte, wie zum Beispiel, dass der Wagenplatz einen Platz bekommt. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel die Innenstadt dadurch belebt werden kann, dass dort nochmal so ein Veranstaltungszentrum wie die Pumpe entsteht, wo für wenig Geld auch Räume gebucht werden können oder teilweise, wenn man Mitglied ist, ja sogar umsonst. Und dass man dadurch eine Belebung der Innenstadt hinkriegt. Und dann ansonsten setzen wir uns dafür ein, dass in allen Stadtteilen Häuser vorhanden sind, wo auch genau das passieren kann, wo sich Leute treffen können, ohne viel Geld zu bezahlen, um eine Geburtstagsfeier ausrichten zu können oder eine politische Veranstaltung oder eine kulturelle Veranstaltung. Da kann die Stadt noch viel tun und da würden auch Studierende was von haben. Mhm. Du bist ja auch für den Wahlkreis Gaarden aufgestellt. Ich sehe, du hast auch ganz viele Ideen, wie man auch das Leben in Gaarden verbessern kann. Das passt ja auch ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast, dass mehr Leute mehr Möglichkeiten haben sollten, auch das Leben dort ein bisschen besser genießen zu können. Kannst du da nochmal ein paar Beispiele geben? Genau, ich kandidiere in Gaarden Süd zur Kommunalwahl und auch dort, genau, hast du ja gerade eben schon erwähnt, können noch mehr Freiräume geschaffen werden, weil dort ja viele Menschen wohnen, die sehr wenig Geld haben und die sonst nicht am kulturellen oder politischen Leben teilhaben können, wenn keine Räume zur Verfügung gestellt werden. Also da gibt es ja auch schon ein paar Projekte, die man stärken kann. Da gibt es das OnSpace zum Beispiel, das ist eine Galerie. Es gibt Rohrbruch, das ist ein Ort, wo sich Leute versammeln können. Es gibt den Stadtteilladen in Gaarden und solche Projekte sollen gestärkt werden. Und unsere sozialen Forderungen, bezahlbarer Wohnraum und die Unterstützung bei Energienotständen, die kommen ja auch vor allen Dingen Menschen in ärmeren Stadtteilen, wie zum Beispiel Gaarden, zugute. Mhm. Du hast jetzt den Kulturteil schon angesprochen. Was hältst du von diesen Forderungen eines Kulturtickets, speziell für Studierende zum Beispiel? Also ein Kulturticket für Studierende finde ich genauso richtig wie zum Beispiel auch ein Kulturticket für Ehrenamtliche. Wir haben ja das Ding, dass zum Beispiel Sportvereine unbedingt Leute brauchen, die dort zum Beispiel ÜbungsleiterInnen sind. Und da kann ein Kulturticket ein Weg sein, das attraktiver zu machen. Und ich halte das für richtig. Und wie viel würde sowas kosten? Ja, erstmal kostet das die Stadt ja gar nichts. Es sind ja weniger Einnahmen, die dann erstmal zustande kommen. Und da wird das, ich kann jetzt keine genaue Zahl nennen, aber das wird jetzt nicht, es werden jetzt keine riesigen Millionenbeträge sein, die das kostet. Ich meinte auch eher so, wie viel soll ein Kulturticket für einen Studierenden kosten? So konkret kann ich das noch nicht beantworten. Okay. Danke, Björn, ja, dass du so spontan da warst. Gerne. Also, für die Linkspartei aufgestellt in Kiel-Gaarden Süd. Wo ist denn Kiel-Gaarden Süd? Kiel-Gaarden Süd, das Karlstal ist die Grenze, da ist Gaarden aufgeteilt. Okay. Ja. Ja, und ansonsten bin ich noch Spitzenkandidat auf Listenplatz 1. Mhm. Das geht natürlich auch. Dann danke, dass du da warst und uns die Fragen beantwortet hast. Kommunalwahl ist am 14.05. Ich habe das vorhin immer vergessen zu sagen. Das sollten wir vielleicht mal sagen. Ja, ne? Spielen wir ein. Ja, ja. Kommunalwahl ist am 14.05. Geht bitte wählen.